Dankeschön. So, also das war eine Reklame für das Intimspray. Das nächste Stück ist von... Von wem? Von ja, unserer guten Ja, natürlich Kollegen? Von der Gruppe, die heute Abend abgesagt hat. Ja, ja, genau. Wo ich sehe, dass der Kuchen besser schmeckt. Was willst du dann, Franz? Was soll man machen? Eins, zwei. Hast du ausgeschaltet? Ja, scheiße. Eins, zwei, ist wieder an. Hey, Franz, kein Wunder, dass man dich nicht hört. You can't always get what you want.